Hier draußen windet's, abfuck, wir machen das ganz simpel. Pack deine Sachen und verschwinde. K.O. Pepper, wenn es reizt und du erblindest. Für ne kleine Zeit und danach kannst du keinen mehr finden. Bei uns im Gebiet ist so, sicher ist sicher. Kwartowski G, Rito, Rito ist Splitter. Ich bin zufrieden, mich rettet die Musik. Wo verstecken sich MCs? Nicht der Battle, wie du siehst. Du bist ein Fan, ich unterschreib auf deinem Foto. Auf dem Shirt, Hayes Logo. Mache Promo, dein Rap ist abgefucktes No-Go. Ich geb nen Fick darauf. Lichter aus, ich bin euch immer einen Schritt voraus. Seit ich rappe, können Deppel Leine ziehen. Freestyle um die Wette, sich verstecken geht, doch keiner flieht. Party, Peter Zestuko, ihr Grief, steil ihr Beef. Auch wenn die Mucke ausgeht, bleib ich Street, Leide Peace. Pitaj cesto koje krič, šta je beef? Izdaju te oči, wannabe, kein MC. Ajde pitaj cesto koje, šta je real? Sve je veća paranoja, brate mi. Pitaj cesto koje krič, šta je beef? Izdaju te oči, wannabe, kein MC. Ajde pitaj cesto koje, šta je real? Al cesta će ti reći samo moji, a ne beef. Ko će beef? Rolle smalen don und lass mich ziehen. Hey, ist außer Kontrolle, bau ne Bombe auf dem Beat. Schreibe viel, sehr viel, so aus Bock und weil's mir liegt. Und dabei behalte ich einfach los. Locker meinen Stil, koje real. Die Feder gleitet federleicht, wenn ich das schreibe, Partner. Geh beiseite, jeder weiß, dein Rap ist Scheißgelaber. Besser kein Palaber, Messer weg, wir fighten. Aber meistens keinen Tabak, heißt es, wenn ich was vom Feinen da hab. Pures im Blatt, machen Babatüten platt. Bratter Star, abgefuckt, Lack, kann nach Sören Park. Stoßen an mit der Shani auf die Stadt und auf Hazer. Hater, vergleich doch mal mein und dein Vader. Geht klar, vergleich doch mal unser beider Lines. Hey, so ein gesignter Hype, unerreichbar weit. Unvergleichbar unter 100, eine Stunde, wenn ich schreib. Heißt, ich bring die Dunkelheit ans Mic unter Eid. Pitaj cesto koje krič, šta je beef? Izdaju te oči, wannabe, kein MC. Ajde pitaj cesto koje, šta je real? Sve je veća paranoja, brate mi. Pitaj cesto koje krič, šta je beef? Izdaju te oči, wannabe, kein MC. Ajde pitaj cesto koje, šta je real? Al cesta će ti reći samo moji, a ne beef. Pitaj cesto koje krič, šta je beef? Izdaju te oči, wannabe, kein MC. Ajde pitaj cesto koje, šta je real? Sve je veća paranoja. No ja brate mi, pitaj cestu koje krič, šta je beef? Izdaju te oči, wannabe, kein MC. Ajde pitaj cestu koje, šta je real? Al cesta će ti reći samo moji, a ne beef.